Haben Sie auch noch gerne eine richtige Zeitung in der Hand? Ich habe hier die Nordamerikanische Wochenpost für Sie, Amerikas beliebteste Wochenzeitschrift in deutscher Sprache. Lesen Sie das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und einen Fortsetzungsroman. Nachrichten aus der deutschen Gemeinde in allen Teilen der USA sowie Kreuzworträtsel und Horoskop finden Sie wöchentlich in der Nordamerikanischen Wochenpost. Ein Abonnement für nur 6 Monate kostet 47,50 und für ein Jahr nur 74,95. Rufen Sie uns an 1-248-641-9944 oder 1-586-486-5496 oder bestellen Sie gleich online www.wochenpostusa.com. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, Straßentenor Herbert Wischer. Wer in der Bahn von Würzburg nach Mainz sitzt, tief über ein Notenblatt gebeugt, wenn man ihn gerade im Bus in einer anderen Stadt gesehen und man sich gemeinsam über Oper unterhalten hatte, der ist 100% in Sachen Musik unterwegs, und zwar klassischer Musik. Ist er auch dieser Tenor und seit einigen Jahren Held der Straße, ein Tenor, den es im Sommer auf den Weg zieht, wo alle gehen, nicht nur auf den exklusiven Brettern der großen Bühnen, wo ein geschultes Publikum ihn jahrelang im Opernchor erleben durfte. Aber diese Stimme zieht es nach draußen, auch mal in den Regen, wo der Klang ein ganz anderer ist, das sagt er, und das Publikum erobert werden will. Er hat Pläne und dann auch mal keine. Er möchte einiges bewegen, und davon hat es bei der Zugfahrt nach Norden, es zieht den Wahlmainzer regelmäßig nach Würzburg und anderen Städten in Süden Deutschlands berichtet. Erkannt hat er mich und er bat mich, sich zu mir setzen zu dürfen. Setzen Sie sich einfach jetzt dazu. Willkommen zum Kulturspiegel. Ich bin Susanne Nielsen und ich sitze hier mit Herrn Herbert Wischer. Und Sie kommen heute von einem schönen Ort in Deutschland, nämlich Würzburg. Und was haben Sie da gemacht? Ja, ich war heute in Würzburg und mich zieht es alle 14 Tage in diese schöne fränkische Stadt. Ich mache dort Straßenmusik am Dom, am Vierröhrenbrunnen und am Falkenhaus. Und und heute habe ich dort schönes Wetter gehabt, schöne Musik gemacht, sehr gutes Publikum gehabt und jetzt entspanne ich mich gerade im Zug. Von meiner schon länger, wir sitzen schon länger in diesem Zug. Sie sind Tenor. Wie kommt man zur Straßenmusik als Tenor? Ja, ich habe 3 Jahre Gesang studiert in Sulzbach-Rosenberg an einer Berufsfachschule für Musik, wurde dann vom Opernchor Opernchorleiter von Würzburg gefragt, ob ich eventuell gleich ins Berufsleben gehen will und nicht nochmal an die Hochschule, weil ich damals schon 29 Jahre alt war, und habe dann dort 2 Jahre im Opernchor gesungen. Dann war ich 6 Jahre in Chemnitz im Opernchor und 1 Jahr in Wiesbaden. Und danach habe ich ein paar solistische Rollen gesungen. Und dann wurde ich krank, hatte ich eine Fußverletzung und musste dann 1 Jahr lang aussetzen, weil ich so einen komischen Skischuh anziehen musste. Ja, und nicht so gut auf der Bühne, auf der Bühne wollten das die Operndirektoren nicht so haben. Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als mir mein Geld mit Straßenmusik zu verdienen. Und ja, und das tue ich jetzt seit 7 Jahren. Aber macht Spaß? Es macht Spaß, aber manchmal komme ich mir vor wie so ein Hamster in so einem Rad, weil man da nicht mal so richtig rauskommt aus dem Ganzen. Was singen Sie für Arien? Ich singe von Osore Mio über Torna, Osore Mio Torna Sorrento bis Nessun Dorma, dann die Arien und Lieder, die man von Tenören so kennt. Ja, natürlich. Ziehen Sie sich besonders an? Haben Sie etwas, Sie haben jetzt ein schwarzes T-Shirt an, stellen Sie sich hin oder haben Sie einen Hut drauf? Was machen Sie, um Sie ein bisschen aus der Menge herauszuheben, außer mit der schönen Stimme? Das normalerweise habe ich schwarze Hose, Hemd und einen Sakko an, aber in der Wärme. Es ist jetzt Sommer in 2017. Muss es das T-Shirt sein. Ja, naja, aber immerhin. Und eine große Haarpracht haben Sie im Bart. Also passt das immer? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das ist etwas, was mich aus der Menge heraushebt? Ja, das Ganze ist neu. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mir die Haare nicht mehr zu schneiden. Aha. Der Bart ist älter, den hatte ich schon bei der Bundeswehr. Ich war 6,5 Jahre bei der Bundeswehr. Aha. Und da war ich ja zu faul, mich jeden Tag zu rasieren. Also habe ich mir da einen Bart wachsen lassen. Aber die Haare sind neu. Die sind jetzt seit 2 Jahren gewachsen, wie sie gewachsen sind. Und schön wellig. Ja. Und sie stören manchmal beim Singen, weil sie dann, wenn der Wind geht, die Haare etwas mir immer in den Mund reinfliegen. Aber ich will sie trotzdem mal so lassen. Ja. Schön, schön. Und beheimatet waren Sie in Süddeutschland? Sie haben das rollende R. Ich komme aus der Nähe von Würzburg, also mehr aus der Nähe von Schweinfurt, was ja 30 Kilometer von Würzburg weg liegt. Ja, da komme ich her aus einer kleinen Ortschaft, die nennt sich Pfenthausen, ist zwischen Schweinfurt und Bad Kissingen. Und haben Sie da noch Familie, noch Fans und Anhang? Oder? Ja, klar. Wenn ich hinkomme, man kennt mich und man will mich immer wieder hören und ja. Wo sind Ihre Ziele jetzt? Was ist das Hamsterrädchen, gefällt Ihnen nicht mehr so ganz? Ja, ich habe jetzt nächstes Jahr 2 Opern, bei denen ich mitwirke. Bei einer kleinen Oper, die sich dann auch Pocket Oper nennt. Aha, so. Und sie werden, weil diese Opern mit Laien, mit Profis gemacht werden und maximal 1,5 Stunden dauern sollen. Aha. Und sind es jetzt Kürzungen alter großer Opern oder sind es neue Opern? Nee, das sind alte Opern. Es wird die Zauberflöte da sein. Die wird maximal 1,5 Stunden gehen. Es ist noch nicht ganz raus. Und es wird auch Cavalleria Rusticana geben, wo ich die B-Besetzung dann mache. Aber die ist sowieso kurz, also Cavalleria. Cavalleria Rusticana hat ja nur eine Stunde 20 Minuten oder wie lange. Meistens also mit einer zweiten Oper zusammen. Genau. Und in diesem Fall ist es die eine. Und wo würde das sein? Die Zauberflöte wird im Februar sein. Die Räumlichkeiten weiß ich noch nicht. Es wird in verschiedenen Räumlichkeiten stattfinden. Und die Cavalleria Rusticana wird im Sommer sein und es wird sehr, sehr viele Open-Air-Vorstellungen geben. Das ist schön. Sind das Sachen, die immer mal auftauchen oder sind es Leute, die Sie treffen? Wie kommt man zu so Produktionen? Da muss man sich ja auch vorsingen, nehme ich mal an. Ich habe einen Kollegen vom Wiesbadener Theater getroffen neulich und der hat gemeint, Mensch, musst du wieder mal Oper machen? Und hat mich dahin empfohlen und dadurch hat sich das jetzt also ergeben. Also das sind dann Connections, also die Sie auch über den Gesang finden. Ja, ja, genau. Das ist interessant. Wie ist es mit Kollegen? Tauscht man sich aus? Ich fand Sie gerade in einem tiefen Gespräch mit einem Herrn und da sagten Sie, es ist eigentlich kein Opernkollege. Ich hätte mir das gedacht, weil er so fachgesimpelt wurde ein bisschen. Und dann war die Frage, was bereichert ein solches Gespräch? Und was lernt man daraus, wenn man sich so en passant im Zug begegnet? Oh ja, man unterhält sich halt und Er hat mir jetzt zum Beispiel gesagt, dass es in Freiburg eine sehr gute Clownschule gibt. Er ist mehr so in der Unterhaltung des für Kinder da. Ja. Und ja, und das ist interessant. Man hört sich das an und geht wieder seine Wege dann. Also man lernt vom Kollegen, was der macht. Natürlich. Und dann tauscht man sie aus. Und er hat Ihnen auch, glaube ich, ein paar Tipps gegeben zum Bahnfahren. Also das fand ich, habe ich so ein bisschen... Ja, aber das muss ich mir dann erstmal durch... Er hat eben eine Bahncard 100 und hat gemeint, das wäre für mich auch rentabel, aber er kennt ja meine Fahrgewohnheiten und Situation nicht genau. Ja. Aber es ist interessant. Und dann, wie gesagt, was würden Sie fragen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, jemanden zu begegnen aus dem U-Bahn-Bereich? Worüber würden Sie sich gerne unterhalten? Ach. Oder tun es sowieso schon? Ich habe vor einigen Jahren eine Kinderoper in Führungsmeisterei gemacht. Da habe ich den Belmonte gesungen mit einer sehr erfahrenen Regisseurin, und solchen Leuten begegne ich gerne, die wirklich Bücher im Kopf haben, tausende von Büchern, und die erzählen können und ihre Erfahrung auf der Zunge tragen. Ja, es gibt auch welche, die rücken nicht so gern raus von dem. Solchen Menschen begegne ich gern, ja. Da kann man viel, viel lernen. Ja. Haben Sie Idole? Nee. Ist das gut? Nee. Ich ehre gute Sänger, gute Leute, Regisseure, auch Dirigenten, aber dass ich mir einen da auf den Sockel stelle, tue ich nicht. Meine Damen und Herren, der nächste Halt ist Frankfurt Flughafen Dammann. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Opernchöre. Ist das ein interessanter Job, wenn man im Opernchor singt? Das habe ich gemacht und habe dann ich war 9 Jahre in verschiedenen Opernchören und habe dann für mich entschieden, es reicht. Hab dann zwar noch schöne, große Opern weiter gesungen in verschiedenen Opernhäusern zur Aushilfe, aber jetzt ist der Punkt da, wo ich sage, nee, jetzt singe ich solistisch und fertig. Und ich nehme an, dass Sie die Bewegungsfreiheit haben, dass Sie also keine Familie haben, die Ihnen da Grenzen setzt, wo Sie hingehen können und wo Sie Engagements annehmen können. Also eine große Familie habe ich nicht. Ja, das könnte ja sein, dass Sie sagen, 10 Kinder warten da auf mich jeden Abend. Nee. Das ist ja auch sehr schön. Wie ist es mit neuen Opern? Ist das interessant für Sie? Hören Sie sich mal eine an? Ich bin für vieles offen, aber mein Herz liegt im Verismo. Also Puccini-Opern, Mascagni, Leon Cavallo und so weiter. Also das sind so die Standards eigentlich, die man kennen muss. Und insofern und gerne Wagner-Opern. Und ja, ich glaube, wir hatten uns darüber gesprochen, weil ich ja erzählt hatte, dass ich auch den Ring mal mir angeschaut habe. Ja, genau. Also Opernchöre haben wir jetzt besprochen ein bisschen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man auf der Straße steht und singt? Passieren da interessante Dinge oder weniger interessante? Wird man manchmal platternass? Das nehme ich an, das kann auch mal sehr schnell passieren. Das kommt auch oft vor. Überhaupt, wenn ich mir dann sage, nee, ich habe Osole Mio gesungen und da bleibt das Wetter trocken, aber ich liebe es auch, in den Regen hinein zu singen, weil durch den Wetterumschwung wird die Akustik anders und sie wird angenehmer und schöner, die Stimmbänder werden dann noch ein bisschen mehr befeuchtet und das gibt dann so einen ganz speziellen Klang, den ich sehr gerne habe. Aber wenn es dann richtig regnet, ich habe auch zwar schon in Konstanz eine junge Frau gehabt, die mir dann einen Schirm drüber gehalten hat, dass ich weiter gesungen habe, das gibt es, ja, Ja, was gibt es so alles auf der Straße? Manchmal setzen sich die Hunde hin und wollen immer weiter. Ja. Die wollen mit? Die wollen nicht mehr weiter. Die wollen, ja, die, aber sie sitzen nicht und singen mit, nein? Nee, seltener. Es gibt welche, die müssen sich einmischen. Ja. Die, sie haben selber keinen. Nee, am Samstag hatte ich ein kleines Mädchen, das mir da vorgemacht hat, soll sie jetzt, hat mich so fragend angeschaut, soll sie jetzt das Geldstück in das Kästchen werfen? Und ich habe zweimal genickt, ja, soll sie tun, hat sich aber doch dafür entschieden, dann welches rauszutun. Ja. Aber ja, es gibt schon einige Dinge, ja, die vorkommen. Ja. Die meisten sind sehr, sehr angenehm und schön. Das finde ich gut und vor allem gerade Oper ist ja nicht so jeder Straßenmusiker. Es gibt alle möglichen Sänger, es gibt alle möglichen Instrumente. Sie singen ohne Instrument? Sie singen solo? Ja, ich habe im Background einen Ghetto-Blaster, da läuft die Orchestermusik und ich singe dazu. Also weil anders ist es nicht möglich, weil Opernarien, die haben ja dann wieder Phrasen, wo eben Orchesterbegleitung ist und wo der Sänger dann seine Pause hat. Und ohne Technik ist es für mich nicht möglich. Mhm. Also haben Sie es schon immer so gemacht? Ja, genau. Ja. Denn ich meine, ich habe schon Solisten gesehen in der Straße und dann muss man sich den Rest dazu vorstellen. Und das ist wahrscheinlich fürs Publikum schwieriger. Ja, Für Sie von der Zeit her auch interessant. Ist es Ihnen schon mal begegnet, dass Sie also ein Orchester trafen, ein kleines auf der Straße und gesagt haben, hier, jetzt könnten wir heute mal zusammen singen? Nee, zusammen haben wir noch nie was gemacht, aber ich habe vor. Die Dame hatte begonnen zu sagen, dass wir eine angenehme Reise haben sollten und jetzt haben wir die. Schön, ja. Aber eben die Sache ist interessant, wenn man im Zug sitzt, gibt es so viele Stimmen. Aber die Orchesterstimmen und Sie haben noch nicht zusammengearbeitet, haben Sie gesagt. Nee, aber ich habe vor, nächstes Jahr in Mainz ein Festival von Straßenmusikern zu machen und da habe ich vor, dass dann auf einer gemeinsamen Bühne alle Straßenmusiker, die da an dem Tag mitwirken, zusammen eins, zwei Lieder zusammen musizieren. Aha, ja. Aha. Und das ist im Promptu oder das wird ein bisschen vorgeübt? Das müssen wir noch gucken. Jetzt muss ich erstmal genug Straßenkünstler finden, die da an dem Tag mitmachen. Und ich muss auch Sponsoren finden. Eine Zeitung hat sich schon bereit erklärt, eventuell mitzuwirken. Das ist noch nicht sprungreif. Und schauen wir mal. Das wäre 2018. Das ist ja ein Das wäre Sommer 2018. Ja. Muss man gucken, dass man es irgendwo zwischen Weltmeisterschaft und Weihnachten schiebt oder irgendwas. ich weiß nicht. 2018 ist, glaube ich, Weltmeisterschaft. Ich weiß es jetzt. Ja, ich glaube schon. Ja. Aber der Witz ist eben, dass Sie da ja auch ganz schön rumschieben müssen und dann auch jede Menge Menschen ansprechen müssen. Für so ja, natürlich. Aber ist das erste Mal, dass Sie das machen? Ja. Ja. Und genau. Wie kam diese Idee zustande? Ja, ich habe das einfach mal so durchdacht. Das wäre doch ein schönes Ding für Mainz, sage ich jetzt einfach mal. Und auch ein schönes Ding für die Straßenkünstler. Ja. Und hat vor allem viele in Mainz? Ja, gute und schlechte. Und es gibt aber auch in Freiburg oder in Würzburg welche, die ich will auch demnächst öfter mal nach Münster, Hamburg noch gucken. Ja, in den Norden mal ein bisschen besingen und dort eben auch gucken, was da an Straßenmusikern unterwegs ist und dann eben dementsprechend Leute einladen, dass es ein schönes Festival werden kann. Ja, dann wünschen wir Ihnen, dass das klappt und dass wir Sie dann 2018 im Sommer in Mainz wiederfinden. Das hoffe ich auch, ja. Herzlichen Dank, Herr Bischof, für das kleine Interview. Und wir wünschen Ihnen, wie gesagt, toi toi toi für all die wunderbaren Unternehmungen. Und ich denke, der eine oder andere wird Sie dann in der Straße irgendwo wiederfinden, ob in Würzburg oder sonst wo. Und wird sagen, ach ja, kann mich erinnern, habe schon mal von ihm gehört. Gerne und vielen Dank auch. Ja. Dankeschön, ich bin Susanne Nielsen und das war im Kulturspiegel. Herbert Büscher, herzlichen Dank. darf mich ganz herzlich für das unverhoffte Treffen im Zug, Wiedersehen, die nette Begegnung und Ansprache bedanken. Herbert Wischer, wir wünschen diesem Baden ganz besonderen Erfolg mit seinen Plänen, ganz vielen seiner Kollegen in sein Projekt mit einzubeziehen. Nur so kann auch Großes gelingen und wir wünschen dazu viel, viel Erfolg. Ich habe in der Fußgängerzone in einigen Städten Deutschlands eine ganze Reihe von Sängern und Musikern gesehen und ich freue mich immer sehr, sehr, wenn diese Menschen uns bereichern und wir wünschen Ihnen, dass Sie vielen von Ihnen begegnen und dass Sie auch da ein bisschen was in den Gitarrenkasten oder Geigenkasten oder was immer vor dem Herrschaften steht, auch ein Hut, werfen und damit eine Karriere ein wenig fördern, die es sicher zu fördern gilt. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt einen ganz tollen Sonntag wünscht, eine tolle Woche und Ihnen sagt Tschüss, Ciao, auf Wiederhören, Bye, Bye, seien Sie nett zueinander und am Mikrofon, wie gesagt, Susanne Nielsen, an der Technik auch Bill Davidson. Vielen Dank, Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Welcome to Bill's Bios. Hi, this is Bill Davidson, producer and engineer of the German Radio Show. These are my short biographies of famous German and German descent people. Hear where they were born, how they got their start, and how they affected history. So I hope you enjoy Bill's Bios. Today's bio is on Walter P. Chrysler. Walter P. Chrysler was an American automobile manufacturer born in Wamego, Kansas, and educated in the public schools of Ellis, Kansas. He was a mechanic with various railroads until 1910, when he joined the American Locomotive Company. He was works manager at the Buick Motor Company. From 1912 to 1916, he was president of the company. From 1916 to 1919, was vice president in charge of operations of the General Motors Corporation. In 1920, Buick was incorporated into the General Motors. He helped in the reorganization and operation of both the Willis Overland and Maxwell Motor Companies from 1920 to 1924. The Chrysler Corporation was organized in 1925 with Chrysler as president. He served as chairman of the board from 1935 until his death in 1940. In 1928, Chrysler also acquired Dodge Brothers, an important manufacturer of automobiles. This has been Bill's Bios by producer Bill Davidson of the German Radio Show. Bill's Bios are brought to you by Bucket List Studios of Tampa Bay, where you can be the star you are. Buchbesprechungen von Renate Schauer. Memoiren wahrheitsgetreu oder ausgeschmückt. Warum soll man die Wahrheit suchen, wenn jeder mit seiner gut leben kann? Ich weiß nicht mehr, von wem der Satz stammt, doch er bezog sich auf den Roman »Das Blaue vom Himmel über dem Atlantik« von Emma Braslavsky. Ein hervorragendes Buch, das ich so schnell nicht vergesse. Hier eine anschauliche Rezension darüber. Das Buch erwähne ich deshalb, weil ich immer wieder gefragt werde, ob Memoiren denn wahr sein müssen, ob man sich wirklich bis ins Kleinste erinnern können muss, ob es unschicklich oder unlauter ist, etwas auszumalen oder wegzulassen, unwissentlich falsch darzustellen oder einfach zu übertreiben. Es kommt darauf an, leite ich gerne die Gewissenserforschung ein. Dazu machte eine persönliche Erfahrung, die mich schmunzeln ließ. Wie ich bereits am 25. September 2011 in diesem Blog, in Ihrem Blog, Frau Schauer hat einen, wie Sie auf unserer Hauptseite sehen können, ausführte, ebnete eine Zeittafel den Zugang zur Erinnerung. Sie finden diesen Beitrag, wenn Sie das Suchfeld Zeittafel in Ihrem Blog eingeben, Journalismus und mehr. Eines Tages sandte ich einige Fragmente aus meiner Zeittafel meinem Vater. Vielleicht könne er etwas ergänzen oder finde etwas, das zu korrigieren wäre. Und so kam es, dass eine feste Redewendung meiner Mutter plötzlich auf den Prüfstand kam. Sie hatte von mir als einjährigem Kind behauptet, dass ich bei Ruhestörungen nachts immer senkrecht im Bett stand. Ich hatte das Bild vor Augen, hochgestreckt, von den Eltern gehalten, während unter uns die anderen Hausbewohner eine lautstarke Party veranstalteten. Diese Szene darf als zentraler Punkt in unserer Familiengeschichte gesehen werden, denn ohne diese nächtliche Pein, die uns häufig zusetzte, hätten meine Eltern nie das Abenteuer Hausbau auf sich genommen. Die Lärmenden konnten damals nicht beruhigt werden, denn es handelte sich um Lehrlinge des Baugewerbes, die aufgrund des Biers, das ihre Lebensgrundlage war, nachts zur Höchstform anliefen und für Beschwichtigungen unerreichbar blieben. Mein Vater meinte nun, mehr als 50 Jahre später, das kann nicht stimmen, denn mit dem fraglichen Alter konntest du noch nicht stehen. Verblüfft musste ich ihm recht geben. Futsch war das schöne Bild mit senkrechtem Baby im Kinderbettchen. Entweder die Formulierung meiner Mutter war lediglich im übertragenen Sinne zu verstehen, oder ich erinnere mich nicht mehr exakt an sie. Wie dem auch sei, es wird immer mehr Möglichkeiten geben, eine Begebenheit, Örtlichkeit oder Handlung aufzufassen und zu formulieren. Der ungeklärte Tod der Großmutter regt in dem oben genannten Roman von Emma Braslavsky 6 Enkel zu Spekulationen an, die sehr unterhaltsam sind. Wir alle bekommen damit vorgeführt, dass jede und jeder sich seine Version der Geschichte zurechtlegt, unabhängig davon, wie sehr er oder sie der Wahrheit nahe kommen will oder ob dies überhaupt zu bewerkstelligen ist. Es gibt Menschen, die schreiben ihre Vergangenheit oder die ihrer Familie nieder, um dabei in alle Verästelungen vorzustoßen und Einzelheiten sowie den alles zusammenhaltenden Bogen offen zu legen. Andere wiederum haben diesen Anspruch nicht. Sie möchten erzählen, dabei hangeln sie sich an ihrer Erinnerung entlang und räumen ein, dass ihre Fantasie manchmal manches Detail aus der Luft griff, weil es so gewesen sein könnte, oder Naheliegendes ergänzte, das nicht mehr exakt zu ermitteln ist, oder etwas ins Fiktive drehte, damit die Geschichte einen gewünschten Dreh bekam. Die Möglichkeit, Ungenaues oder Fabuliertes kenntlich zu machen, mag man nutzen oder auch nicht. Wie man damit die Vorstellung der Enkel und anderer Rezipienten beeinflusst, steht auf einem ganz anderen Blatt. Grundsätzlich gilt auch für jene, die ihre Zielgruppe fest umrissen haben, man schreibt für sich und muss mit dem Ergebnis zufrieden sein. Und einige leisten sich dazu einen Coach oder Ghostwriter, um sich die Arbeit zu erleichtern. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype One-on-One.